viertes Kapitel. Der Terrorist, die Passagiere und der Mann auf der Brücke. Darf man zwischen Menschenleben abwägen? Der Terror der Entscheidung. Ein Terrorist hat ein Flugzeug mit 164 Passagieren gekapert und steuert es auf das mit 70.000 Menschen gefüllte Münchner Olympiastadion zu. Major Koch, Pilot der Bundeswehr, steigt mit einem Kampfflieger auf und steht vor einer dramatischen Entscheidung. Soll er die Maschine abschießen, um die Stadionbesucher zu retten? Er drückt den Feuerknopf und das Flugzeug explodiert am Himmel. Alle Passagiere, die Besatzung und der Terrorist kommen dabei ums Leben. Die Zuschauer im Stadion bleiben unverletzt. Diese Geschichte ist der Ausgangspunkt für den ARD-Film Terror, der auf dem gleichnamigen Theaterstück von Ferdinand von Schirach basiert. Der Film spielt die anschließende Gerichtsverhandlung durch, in der die Schuld des Piloten festgestellt werden soll. Die Pointe: Das Stück ist interaktiv. Wie auch nach der Theateraufführung durften die Zuschauer am Ende in die Rolle der Richter schlüpfen und über das Schicksal von Koch entscheiden. Ihr Urteil fiel am Ende der Ausstrahlung ziemlich deutlich aus. Nicht schuldig, sagten knapp 87%. Wer meint, es sei Spielerei, sich mit solch hypothetischen Szenarien auseinanderzusetzen, der irrt. Das hat schon der Terroranschlag auf das World Trade Center am 11. September 2001 gezeigt. Wir können davon ausgehen, dass viele Staaten für das Flugzeugszenario inzwischen einen Einsatzplan erstellt haben, bei dem Kampfflugzeuge die entführte Maschine notfalls abschießen.